Viel Vergnügen bei Das Beryl-Diadem. Und müssen Sie deshalb höflichst ersuchen, eine ausreichende Summe zu deponieren, um Ihr Debetkonto auszugleichen? Haben Sie das, Mr. Parker, um Ihr Debetkonto auszugleichen? Ihr Debetkonto auszugleichen. Mit vorzüglicher Hochachtung und so weiter und so weiter. Naja, das Übliche. So, Miss Parker, ist das alles für heute? Ja, Mr. Holder. Schön, dann schreiben Sie doch bitte sofort die Briefe. Jawohl. Ja? Entschuldigen Sie, Sir. Ja, Roberts, was gibt's? Ein Herr möchte Sie dringend sprechen. Ist er angemeldet? Nein, Sir. Dann bedauere ich es außerordentlich, ich habe jetzt keine Zeit. Hier ist seine Karte. Ich bitte Sie, Roberts, Sie wissen noch ganz genau, dass ich jetzt keine... Ist das seine Karte? Ja, Sir. Dann führen Sie ihn auf der Stelle herein. Auf einmal so schnell. Sofort, Roberts. Beeilen Sie sich doch bitte. Ja. Ich eile, ich fliege, Sir. Oh, wenn Sie so gut wären, hereinzukommen, euer... Dankeschön. Mr. Holder, Sir, schon gut, Roberts, danke. Sie können jetzt gehen. Darf ich mir erlauben, Ihnen zu sagen, Euer Durchlaucht, dass wir die große Ehre, die Sie uns... Mr. Holder, ich muss mich entschuldigen, dass ich so plötzlich und unangemeldet zu Ihnen komme, ohne eine vorherige Verabredung. Aber ich bitte Sie nicht der Rede wert. Wollen Durchlaucht hier drüben nicht Platz nehmen? Vielen Dank. Ich hoffe, Ihre kostbare Zeit nicht zu lang in Anspruch zu nehmen. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung, Durchlaucht. Darf ich euer Durchlaucht vielleicht ein Glas Sherry kredenzen lassen? Nein, danke schön. Wenn Sie erlauben, komme ich gleich zur Sache. Bitte, euer Durchlaucht. Ich benötige unbedingt und sozusagen augenblicklich 50.000 Pfund. Wie bitte, euer Durchlaucht? 50.000? Ja, ich könnte mir natürlich einen so kleinen Betrag 10-mal von meinen Freunden leihen. Aber begreifen Sie, es ist mir in diesem Falle wesentlich lieber, die Sache rein geschäftlich zu behandeln und den Handel selbst zu tätigen. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass es für einen Mann in meiner Stellung unklug wäre, sich irgendjemandem zu verpflichten. Ja, natürlich, natürlich. Aber darf ich fragen, wie lange euer Durchlaucht das Geld benötigen? Nächsten Montag erwarte ich einen großen Betrag. Dann werde ich Ihnen den Vorschuss samt Zinsen sofort zurückzahlen. Aber es ist für mich entscheidend, dass mir das Geld auf der Stelle ausbezahlt wird. Ja, wenn ich dazu in der Lage wäre, würde ich mich glücklich schätzen, Durchlauch die Summe ohne weitere Worte aus meiner eigenen Tasche vorzustrecken. Tue ich es hingegen im Namen der Firma, so bin ich es meinem Partner schuldig, selbst in Ihrem Fall mit allem Respekt, auf den, verzeihen Sie, üblichen Sicherheiten zu bestehen. Das ist mir auch wesentlich lieber. Sie haben doch zweifelsohne schon von dem Beryl-Diadem gehört, Mr. Holder? Gewiss, eines der kostbarsten Stücke unserer Reichskleinodien. Bitte. Hier ist es, das kostbare Stück. Oh, das Beryl-Diadem. Bitte, betrachten Sie es. Wunderbar, euer Durchlaucht. Es sind im Ganzen 39 Berylle von außerordentlicher Größe. Ganz abgesehen von der kostbaren Goldfassung. Selbst bei niedrigster Schätzung würde sich der Wert des Diadems mindestens auf das Doppelte der von mir benötigten Summe belaufen. Ich bin also bereit, es Ihnen als Sicherheit zu überlassen. Ich bitte Sie, Durchlaucht, ich glaube nicht, dass... Sie bezweifeln den Wert des Schmucks? Nein, keineswegs. Ich bezweifle nur... Meine Befugnis, es Ihnen zu überlassen. Darüber brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Ich würde mir nicht im Traum einfallen lassen, es zu verpfänden, wenn ich nicht die unumstößliche Gewissheit hätte, es binnen 4 Tagen wieder einlösen zu können. Also genügt Ihnen diese Sicherheit. Aber reichlich, euer Durchlaucht. Es ist Ihnen wohl klar, dass ich Ihnen ganz ungewöhnliches Vertrauen erweise, was mir allerdings nach allem, was ich von Ihnen gehört habe, nicht schwerfällt. Ich verlasse mich nicht nur auf Ihre Diskretion und Verschwiegenheit, sondern vor allem auch darauf, dass Sie das Diadem mit größtmöglicher Vorsicht aufbewahren werden. Ich brauche Ihnen wohl kaum zu sagen, welch ungeheurer öffentlicher Skandal entstünde, wenn dem Schmuckstück irgendetwas zustoßen sollte. Euer Durchlaucht können ganz beruhigt sein. Gut. Erlauben Sie mir jetzt, meinen Kassierer zu rufen, damit er Ihnen die Summe von 50.000 Pfund sofort ausbezahlt. Danke, Mr. Holder. Ich warte so lange hier in Ihrem Zimmer. Zu gütig, Euer Durchlaucht. Miss Parker, Mr. John soll sofort zu mir herüberkommen. Ich werde es besorgen, Mr. Holder. Viertel vor zehn. Benötigen Sie noch etwas, Mr. Holder? Nein, danke, Lucy. Ich brauche heute Abend nichts mehr. Sie können ruhig zu Bett gehen. Vielen Dank, Sir. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Lucy. Aber eines verstehe ich nicht, Vater. Warum hast du eigentlich das Diadem mit nach Hause gebracht? Also, in der Bank wäre es doch bestimmt viel sicherer aufgehoben. Mein lieber Sohn, Geldschränke in Banken sind schon mehr als einmal erbrochen worden. Man hat mir eine ungeheure Verantwortung auferlegt, Asa. Ich hätte keine ruhige Minute mehr, wenn ich diesen kostbaren Schmuck nicht dauernd mit mir herumtrüge. Zeig uns doch mal das Diadem, Onkel Alex. Es tut mir leid, Mary, nicht einmal dir, meine Liebe. Oh, aber Onkel, bitte. Nein. Bitte. Naja, vielleicht einen Blick. Oh, fein. Nächsten Montag, wenn ich den Schmuck endgültig wieder loswerde. Ich hoffe nur, dass vorher niemand hier bei uns einbricht. Wo hast du das Diadem denn verstaut? Sehr gut versteckt. So? In meinem Schreibtisch, hinter Schloss und Riegel. Aber Papa, weißt du denn nicht mehr, dass ich schon als kleiner Junge immer deinen Schreibtisch mit dem Buffetschlüssel aufgemacht habe? Also sei vorsichtig, Onkel. Dann verlasse ich mich darauf, dass ihr das Geheimnis noch ein paar Tage bei euch behaltet. Ich bin richtig müde heute Abend. Ich glaube, ich gehe lieber bald schlafen. Ich auch. Gute Nacht, Onkelchen. Gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht, Arthur. Gute Nacht, Mary. Gehst du nicht auch bald zu Bett? Ja, sicher, bald. Sag mal, Vater. Ja, mein Junge? Kann ich noch etwas mit dir besprechen? Ja, was gibt's denn so Wichtiges? Hör mal, Vater. Könntest du mir mit 200 Pfund aushelfen? 200 Pfund? Du warst doch sonst immer sehr großzügig zu mir. Viel zu großzügig, mein Junge. Geht es wirklich nicht? Dieses eine Mal noch? Nein, also es geht nicht. Weißt du, Vater, ich brauche es dringend. Sonst kann ich mich in meinem Club nie wieder blicken lassen. Das wäre ein wahres Glück. Aber du willst doch nicht, dass ich ihn mit Schimpf und Schande verlasse. Ich habe dich, ich weiß nicht wie oft, schon gewarnt, dass du dein Geld nicht beim Kartenspielen und auf Wetten für Pferderennen vergeuden sollst. Du weißt doch, dass ich es immer wieder versucht habe. Die Gesellschaft von Leuten wie Burnwell und Konsorten ist zu gefährlich für dich. Sie haben kostspielige Gewohnheiten, aber auch schwere Geldtaschen. Sie können sowas durchstehen, du nicht. Ich weiß, du hast Sir George nie gemocht. Aber mir gegenüber hat er sich immer als wahrer Freund erwiesen. Ich glaub's nicht. Da bin ich ganz anderer Ansicht. Aber wie dem auch sei, ich verspreche dir, mit diesen Leuten zu brechen. Burnwell wird dich doch wiederholen. Ach. Nein, also das ist schon das dritte Mal diesen Monat. Ist dir das klar? Aber meine Ehre steht auf dem Spiel. Ich muss das Geld haben, Vater. Dann musst du es dir eben verschaffen, wo du kannst. Von mir bekommst du keinen Penny mehr. Und jetzt gute Nacht, Asa. Wie du willst. Gute Nacht. Der Junge macht mir Sorgen. Naja. Aber Mary, willst du noch die Nachtluft genießen, mein Kind? Nein, Onkel Alex. Ich wollte nur nachsehen, ob die Fenster alle verriegelt sind. Eine kleine Extra-Vorsichtsmaßregel. Wie aufmerksam von dir, meine Liebe, mir diese Mühe zu ersparen. Sag mal, Onkel, hast du Lucy heute Abend Ausgang gegeben? Der Lucy? Nein. Sie ist nämlich gerade erst durch die Hintertür wieder hereingekommen. Vielleicht war sie nur auf einen Sprung am Gartentor, um jemanden zu treffen. Aber sowas sollten wir nicht zulassen. Es ist zu gefährlich. Da hast du ganz recht, Mary. Sprich morgen früh mit ihr. Ja, das werde ich tun. Die Fenster sind doch gut geschlossen, nicht wahr? Bestimmt, Onkel. Also dann, gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht, Onkel Alex. So. Vater! In meinem Schlafzimmer? Was machst du denn da mit dem Diadem? Ich wollte nur... So tief bist du also gesunken. Nein, Vater! Gib her! Du meine Güte, es ist jetzt zerbrochen. Aber hör doch, Vater! Sag mir auf der Stelle, wo die fehlende Zacke ist. Und die drei Brille, die da hingehören. Es fehlt keiner. Es kann nichts fehlen. Ja, natürlich fehlen die drei Steine. Das weißt du ganz genau, Arthur, weil du sie gestohlen hast. Ich gestohlen? Jawohl, du bist der Dieb. Ich muss dich noch einen Lügner schimpfen. Habe ich dich nicht gerade erwischt, wie du noch ein Stück herausbrechen wolltest? Nun reicht's mir aber, Vater. Du hast mich genug beschimpft. Morgen früh verlasse ich das Haus und schlage mich allein durchs Leben. Ich lasse mir das nicht gefallen. In der Obhut der Polizei wirst du das Haus verlassen. Diese Angelegenheit muss ich auf den Grund gehen. Gut, wie du meinst. Wenn du die Polizei holen willst, bitteschön. Sollen die herausfinden, was sie können. Von mir erfahren sie jedenfalls nichts. Also, du sollst wissen, wie schwerwiegend die ganze Sache ist. Nicht nur meine Ehre steht auf dem Spiel, sondern die einer weit wichtigeren Persönlichkeit. Naja, vielleicht lässt sich das Schlimmste noch abwenden. Sag mir auf der Stelle, wo die Steine sind. Ach, sag es mir. Dann soll dir alles vergeben und alles vergessen sein. Spar dir deine Vergebung für Leute, die dich darum bitten. Von mir erfährst du nichts, gar nichts. Arthur, so nimm doch Vernunft an. Mr. Holmes, ich schickte also zur Polizei und ließ meinen Sohn festnehmen. Seine Person, sein Zimmer und jede Stelle im Haus, wo er die Edelsteine hätte verbergen können, wurden durchsucht. Es fand sich jedoch keine Spur. Ich sage Ihnen, ich bin ruiniert, ein ruinierter Mann. Bitte beruhigen Sie sich doch, Mr. Holder. Ein Schluck Wein mit etwas Wasser wird Ihnen vielleicht gut tun. Nein, besten Dank, Dr. Watson. Wie Sie meinen, aber setzen Sie sich doch wieder. Es plaudert sich doch so viel angenehmer. Ja, Sie haben recht. Danke. Die Polizei hat mir nämlich ganz offen gestanden, dass sie im Augenblick völlig im Dunkeln tappt. Da rascheste Aufklärung von entscheidender Wichtigkeit ist, schlug der Inspektor vor, Sie, Mr. Holmes, um Ihre Unterstützung zu bitten. Oh, sehr schmeichelhaft. Naja, was soll ich nur tun? Was meinen Sie, Dr. Watson? Sehen wir, was Mr. Holmes dazu sagt. Ja, erst will ich mir mal eine Pfeife anzünden. Sie erlauben doch. Ja, bitte, bitte. Empfangen Sie oft viele Gäste bei sich, Mr. Holder? Eigentlich niemand. Außer meinem Teilhaber und seiner Familie. Naja, und gelegentlich einen von Arthurs Freunden, auf die ich jedoch leicht verzichten könnte. Sir George Burnwell zum Beispiel. Hm. Und gehen Sie oft aus? Arthur schon. Aber meine Nichte Mary und ich bleiben meist zu Hause. Wir machen uns beide nicht viel vom Ausgehen. Ungewöhnlich für ein junges Mädchen. Sie ist ein sehr ruhiges Geschöpf. Der Vorfall ist der jungen Dame wohl auch sehr nahe gegangen. Entsetzlich. Sie hörte mich mit Arthur streiten und eilte sofort in mein Zimmer. Sie muss die ganze Geschichte erraten haben, aus seinem Gesichtsausdruck und wie er das Diadem in der Hand hielt. Sie schrie laut auf. Das möchte ich mir doch schnell mal notieren. Sie schrie laut auf. Bitte weiter. Ich glaube, Mary war über diese Entdeckung noch mehr betroffen als ich. Und weder Sie noch Mary zweifelten an der Schuld Ihres Sohnes. Ausgeschlossen. Ich sah ihn doch mit meinen eigenen Augen, wie er das Diadem in der Hand hielt. Mr. Holder, war der übrige Teil des Diadems nicht beschädigt? Nein, er war nur verbogen. Hm. Und was sagt die Polizei zu dem Verschwinden der drei Steine? Sie ist noch dabei, unter dem Parkett und im Mobiliar zu suchen, in der Hoffnung, dass die Steine irgendwo doch noch auftauchen. Hat man daran gedacht, auch außerhalb des Hauses Umschau zu halten? Ja, gewiss. Die Polizei betreibt die Sache mit dem größten Eifer. Der ganze Garten wurde Meter für Meter durchsucht. Na schön. Dann müssen wir die Steine eben selber finden. Nicht wahr, Watson? Und möglichst sofort, Mr. Holmes. Bitte scheuen Sie keine Kosten, die Ihnen notwendig erscheinen. Ich denke, wir werden uns zunächst einmal zu Ihrem Haus begeben und uns einem etwas genaueren Studium der Einzelheiten widmen. Mein Freund Dr. Watson kommt selbstverständlich mit, nicht wahr, Watson? So eine Frage. Ausgezeichnet. Dann also los, meine Herren, vorwärts, vorwärts. Droschken kommen nicht recht voran bei dem Winterwetter. Ich glaube, die Untergrundbahn von der Baker Street bringt uns schneller an Ort und Stelle. Wir müssen uns dicke Mäntel anziehen. Es ist sehr kalt draußen. Na, Herr Doktor, Ihr Freund Holmes lässt sich sehr viel Zeit mit der Untersuchung meines Grundstücks. Ich glaube, wir gehen lieber hinein und erwarten ihn am Kaminfeuer. Bitte nach Ihnen, ich bin hier zu Hause. Danke, Mr. Holder. Lassen Sie den Schnee ruhig an den Schuhen. Bei diesem Wetter bekommt man ihn schwer von den Sohlen. Da haben Sie allerdings recht. Ja, wenn ich bitten darf. Onkel. Tag, Mary. Hier, das ist meine Nichte Mary. Darf ich bekannt machen? Ich habe einen Herrn aus London mitgebracht, Mary, der sich eingehend mit dieser schrecklichen Diademgeschichte befassen soll. Diesen Herrn? Nein, seinen Freund. Das ist hier Dr. Watson. Guten Tag, Herr Doktor. Sehr erfreut. Guten Tag, Miss Mary. Wissen Sie, Herr Doktor, Mary ist der Sonnenschein meines Hauses. Das kann ich mir sehr wohl denken. Seit dem Tod meines Bruders lebt sie bei uns und ich kann wohl behaupten, dass sie meine rechte Hand geworden ist. Bitte achten Sie nicht auf seine Schmeichelei, Dr. Watson. Aber wo ist der andere Herr? Mr. Sherlock Holmes wollte allein gelassen werden. Ich glaube, er ist hinterm Haus und sucht den Weg ab, der zum Stall führt. Den Weg zum Stall? Ja, was hofft er denn da zu finden? Oh, ja, da ist ja Mr. Holmes. Mr. Holmes, das ist meine Nichte Mary. Guten Tag, Miss Mary Holder. Guten Tag, Mr. Holmes. Ich muss gleich etwas Dienstliches mit Ihnen besprechen. Erschrecken Sie bitte nicht. Oh nein, gar nicht. Ob ich Ihnen wohl ein paar Fragen stellen darf? Aber natürlich, wenn es dazu beiträgt, diese unangenehme Sache aufzuklären. Sie persönlich haben vergangene Nacht nichts Ungewöhnliches gehört? Nein, bis mein Onkel anfing, so laut zu sprechen, nichts. Als ich das hörte, kam ich herunter. Sie hatten also gestern Abend alle Fenster und Türen selbst geschlossen, soviel ich weiß. Gewiss. Und haben Sie dabei auch von außen sämtliche Fensterriegel festgemacht? Ja. Und waren Sie heute Morgen alle noch unverändert zu? Ja, Mr. Holmes. Und das Dienstmädchen, Miss Lucy Parr? Die Lucy Parr ist unser zweites Stubenmädchen und erst seit wenigen Monaten in meinen Diensten. Sie brachte ausgezeichnete Zeugnisse und ihre Arbeit war immer zufriedenstellend. Naja, ihr einziger Nachteil ist eben, dass sie... Was für ein Nachteil? Naja, sie ist eben ein hübsches Ding und gelegentlich lungern ihre Verehrer hier in meinem Garten herum. Ach so. Aber ich glaube, Sie, Miss Mary, erwähnten gestern Abend Ihrem Onkel gegenüber, dass das Mädchen noch aus war, um jemanden zu treffen. Ja, vermutlich Ihren derzeitigen Kavalier. Sie kam gerade in den Salon, als mein Onkel uns von dem Diadem erzählte. Er hat sich natürlich unterbrochen, bis sie wieder draußen war. Aber vielleicht hat sie die Tür offen gelassen und gelauscht. Woraus Sie schließen, dass sie möglicherweise alles später Ihrem Verehrer draußen weitererzählt haben könnte. Und dass die beiden dann vielleicht den Diebstahl planten. Ja, was nützen uns schon all diese vagen Theorien? Ich sagte Ihnen doch bereits, dass ich Asa mit dem Diadem in der Hand vorfand. Mr. Holder, einen Moment, wenn ich bitten darf. Darauf kommen wir noch zurück. Sie, Miss Holder, haben also das Mädchen durch die Küchentür zurückkommen sehen? Ja, Als ich nachschauen wollte, ob die Tür für die Nacht verriegelt sei, schlüpfte sie gerade herein. Im Dunkeln draußen bemerkte ich auch ihren Freund. Kennen Sie ihn? Freilich. Es ist der Gemüsehändler, der uns immer beliefert. Sein Name ist Francis Prosper. Er stand links von der Tür, das heißt etwas weiter den Weg entlang, der zur Hintertüre des Hauses führt. Ja, allerdings. Und er hat ein Holzbein, ja? Ein Holzbein? Aber Mr. Holmes, Sie sind ja der reinste Hexenmeister. Woher wissen Sie denn das? Das tut jetzt nicht so, Sarah. Ich würde mich jetzt sehr gern einmal im oberen Stockwerk umsehen. Später muss ich wahrscheinlich noch eine Runde um das Haus machen. Vielleicht sollte ich auch noch einen Blick auf alle Fenster unten werfen. Wo ist denn meine Lupe, Watson? Ja, immer am gleichen Ort, in deiner Westentasche. Ach, richtig. So dumm. Diese Vergesslichkeit. Bitte gehen Sie voraus, Mr. Holder. Und zeigen Sie uns den Weg. Aber gern. So. Hier, das ist die Treppe. Steil. Aber das macht uns jungen Männern doch nichts aus. Ich bin neugierig, ob Sie oben was finden. Lassen Sie das nur meine Sorge sein. Das ist also mein Schlafzimmer, meine Herren. Hier ist es also passiert. Tja, so habe ich es mir vorgestellt. Und da ist der Schreibtisch. Mit ganz modernen Rollladen. Sagen Sie mal, Mr. Holder, mit welchem Schlüssel ist er geöffnet worden? Hier, mit dem Buffet-Schlüssel, wie schon mein Sohn erwähnte. Darf ich selbst probieren? Bitte. Ein fast geräuschloses Schloss. Kein Wunder, dass Sie dabei nicht aufwachten. Und hier ist das Etui. Und darin befindet sich also das Diadem? Ja, das Beryl. Diadem. Hier ist es. Oh, wirklich ein Prachtstück. Diese Zacke hier, Mr. Holder, entspricht doch genau der anderen, die abhanden gekommen ist, nicht wahr? Ja, ja. Darf ich Sie bitten, sie herauszubrechen? Aber Mr. Holmes, wie käme ich dazu? Und dann werde ich es versuchen. Aber ich bitte Sie, Mr. Holmes. Um Himmels Willen, mach keine Dummheiten. Ganz klein wenig hat sie nachgegeben. Obwohl ich viel Kraft in den Fingern habe, hätte ich große Mühe gehabt, die Zacke herauszubrechen. Ein gewöhnlicher Sterblicher brächte das nie fertig. Und was, Mr. Holder, würde wohl passieren, wenn es mir doch gelänge? Ja, ich muss schon sagen, ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Es gäbe einen Knall wie ein Pistolenschuss. Das verstehe ich nicht. Wollen Sie mir allen Ernstes erzählen, dass das wenige Schritte von Ihrem Bett geschehen sein soll, ohne dass Sie das Geringste hörten? Also ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich werde einfach nicht klug aus der Sache. Einen Augenblick, Mr. Holder. Vielleicht kommen wir langsam dahinter. Was meinen Sie, Miss Mary? Ich muss gestehen, Mr. Holmes, ich tappe genauso im Dunkeln wie mein Onkel. Sagten Sie mir nicht, Mr. Holder, Ihr Sohn habe weder Schuhe noch Pantoffeln angehabt, als Sie ihn überraschten? Ja, er war lediglich in Hemd und Hose. Danke. Ja, wir sind bei dieser Untersuchung wirklich außerordentlich vom Glück begünstigt. Wieso, Mr. Holmes? Falls es uns nicht gelingt, die Sache restlos aufzuklären, liegt es ausschließlich an uns. Wie schon so oft. Also, komm, Watson, sei ruhig. Ja? Wenn Sie erlauben, setze ich jetzt meine Ermittlungen draußen fort. Bitte sehr. Sollen Mr. Holder und ich dich begleiten, Holmes? Nein, vielen Dank. Ich gehe lieber allein. Alle unnötigen Spuren im Schnee machen meine Aufgabe nur schwieriger. Außerdem bin ich schnell wieder da. Ich würde mir nie erlauben, eine Prognose zu stellen, Mr. Holder. Aber da kommt Holmes schon. Endlich, Mr. Holmes. Vielleicht erfahren wir es jetzt. Eine volle Stunde haben Sie uns auf die Folter gespannt. Langsam, langsam, meine Herren. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesehen, was es zu sehen gibt. Dann sagen Sie mir um Gottes Willen, was Sie entdeckt haben. Ich glaube, wir können jetzt nichts Besseres mehr für Sie tun, als nach Hause zu fahren. In die Baker Street? Ja, in die Baker Street. Aber die Edelsteine, die drei Brille, wo sind sie, Mr. Holmes? Tja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Um Himmels Willen. Ja, dann sehe ich die Steine nie wieder. Da bin ich ganz sicher. Ja, und Asa? Meine Ansicht über Ihren Sohn hat sich nicht geändert. Dann sagen Sie mir doch, was es mit der dunklen Geschichte auf sich hat, die sich heute Nacht in meinem Haus abspielte. Wenn Sie mich morgen früh zwischen 9 und 10 in der Baker Street aufsuchen wollen, bin ich gern bereit, es so gut wie möglich zu erklären. Wenn ich Sie recht verstanden habe, geben Sie mir volle Handlungsfreiheit und unbegrenzte Mittel, vorausgesetzt, dass ich die Steine zurückschaffen kann. Ich würde mein Vermögen opfern, um sie wiederzubekommen. Schön. Ich werde mich inzwischen mit der Sache befassen. Möglicherweise muss ich im Laufe des Tages noch einmal hier vorbeikommen. Wir müssen gehen, Watson. Höchste Zeit, Holmes. Auf Wiedersehen, Mr. Holder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Herren. Guten Morgen, Holmes. Guten Morgen, Watson. Du bist ja schon wieder da. Hast du was dagegen? Wie könnte ich? Es ist erst 9 Uhr und gefrühstückt hast du auch schon? Sei mir nicht böse, dass ich ohne dich angefangen habe, Watson. Du bestattest doch, ja? Bitte, bitte, bediene dich. Du weißt doch, dass unser Klient Mr. Holder gleich kommen wird. Ach so, ja. Dann bist du vielleicht so gut, während du deinen Tee zu Ende trinkst, mir den außergewöhnlichen Tatendrang zu erklären, den du gestern noch an den Tag legtest, nachdem wir von Holder zurückkamen. Machtest du denn wenigstens Fortschritte? Oh Gott, bin nicht unzufrieden. Ja, also wirklich, Holmes, es ist zum Verzweifeln mit dir. Erst machst du dich zurecht wie ein Landstreicher und lehnst es ab, mich mitzunehmen. Das hat mich natürlich sehr gekränkt. So. Dann hast du mir nicht mal verraten, wo du in deiner Maskerade hingingst. Ein paar Stunden später kommst du mit ein paar alten Schuhen in der Hand zurück, trinkst eine Tasse Tee, verwandelst dich wieder als Holmes und schon bist du von Neuem verschwunden. Und alles, was du mir zu sagen hast, ist, bleib meinetwegen nicht auf, mein lieber Watson. Es könnte spät werden. Ich warte trotzdem bis nach Mitternacht, bis ich es aufgebe, dich noch zu sprechen. Und heute Morgen komme ich herunter und da sitzt du in einer Hand eine Tasse Tee, in der anderen die Zeitung, frisch wie ein Fisch im Wasser. Ja, wie ein Hecht im Karpfenteich und bereit, unseren Klienten zu empfangen. Die Glocke, die Kundschaft ist pünktlich und ungeduldig. Es ist schon 8:09, ich würde mich nicht wundern, wenn er das wäre. Guten Morgen, Mr. Holder. Guten Morgen, Herr Doktor. Treten Sie näher, Mr. Holder. Danke. Guten Morgen, Mr. Holmes. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Endspurt. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Ich weiß wirklich nicht, womit ich das verdient habe. Noch vor 2 Tagen war ich ein glücklicher und wohlhabender Mann ohne die geringsten Sorgen. Jetzt bin ich einem ehrlosen und einsamen Alter preisgegeben. Naja, ein Unglück kommt ja selten allein. Meine Nichte Mary hat mich verlassen. Mary hat sie verlassen? Ja. Ihr Bett war heute Morgen unberührt. Gestern Abend habe ich ihr voller Bedauern, aber durchaus nicht im Ärger gesagt, dass vielleicht alles gut geworden wäre mit meinem Sohn, wenn sie ihn geheiratet hätte, wie es immer mein Wunsch war. Und auch seiner. Das war vielleicht unbedacht von mir. Auf dem Tisch in der Diele lag ein Brief für mich. Haben Sie ihn bei sich? Ja. Würden Sie ihn uns vielleicht vorlesen? Ja, hier ist er. Liebster Onkel, ich habe das Gefühl, dass ich an all deinen Sorgen schuld bin und dass dieses schreckliche Unglück vielleicht nie passiert wäre, wenn ich anders gehandelt hätte. Mit dieser Last auf dem Herzen könnte ich unter deinem Dach nie wieder glücklich sein und ich spüre, dass ich dich für immer verlassen muss, Mach dir keine Sorgen um meine Zukunft, ich werde keine Not leiden. Und vor allem suche mich nicht, es wäre vergebliche Mühe und du erwiesest mir damit einen schlechten Dienst. Ja. Was soll das heißen, Mr. Holmes? Glauben Sie, es deutet vielleicht auf einen Selbstmord hin? Noch nichts dergleichen, vielleicht ist es die beste Lösung. Die beste Lösung? Ich bin überzeugt, Mr. Holder, Ihre Sorgen sind jetzt bald zu Ende. Was sagen Sie? Sie haben etwas gehört, Mr. Holmes. Sie müssen dann etwas Neues erfahren haben. Lassen Sie uns für einen Augenblick in Gedanken zum Tatort des sogenannten Verbrechens Ihres Sohnes zurückkehren, Mr. Holder. Sie bemerkten, dass das Diadem in seinen Händen ein wenig beschädigt und verbogen war. Sind Sie nie auf die Idee gekommen, dass er vielleicht dabei war, es wieder gerade zu biegen? Ich sehe, Mr. Holmes, Sie tun, was Sie können für ihn und für mich. Aber das ist hoffnungslose Mühe. Was wollte er mit dem Diadem? Wie kam er überhaupt daran? Wenn er nichts Böses im Schilde führte, warum hat er es nicht gesagt? Eben. Und wenn er schuldig war, warum hatte er nicht eine Ausrede erfunden? Sein Schweigen lässt zwei Erklärungen zu. Nein, lieber Mr. Holder, ist Ihnen immer noch nicht klar, dass diese Angelegenheit viel tiefer geht, als Sie oder die Polizei geneigt sind zu glauben? Bereits bei Ihrer Erzählung fiel mir das, was Ihnen so einfach erschien, als ungewöhnlich komplizierter. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja, überlegen Sie doch einmal, was Ihre Theorie voraussetzt. Ihre Vermutung ist, dass Ihr Sohn aufstand und hinunter in Ihr Schlafzimmer schlich, dass er dort unter äußerster Gefahr entdeckt zu werden Ihren Schreibtisch öffnete und das Diadem herausnahm, dass er gewaltsam ein kleines Stück herausbrach und dann drei Steine von 39 anderen irgendwo so geschickt versteckte, dass sie unauffindbar sind. Und schließlich wieder in ihr Schlafzimmer zurückkam, wo er mit größter Wahrscheinlichkeit entdeckt werden musste. Ich frage Sie, ist diese Theorie haltbar? Gibt es denn eine andere? Das herauszufinden war meine Aufgabe. Lieber Mr. Holder, Sie schulden Ihrem Sohn eine demütige Abbitte. Eine Abbitte? Ja. Sollte ich selbst je einen Sohn haben, so wäre ich stolz auf sein Verhalten in einer derartigen Situation. Es war also nicht Arthur, der die Steine gestohlen hat? Nein. Dann müssen wir aber gleich zu ihm eilen. Sagen Sie mir um Himmels Willen, was Sie über dieses ungewöhnliche Geheimnis wissen. Das werde ich tun, Mr. Holder, Schritt für Schritt. Aber machen Sie sich vor allem keine Sorgen mehr um Ihren Sohn. Ich habe mich heute Morgen mit ihm unterhalten. Na und? Er wollte mir die Geschichte nicht erzählen, deshalb habe ich sie ihm erzählt. Er musste zugeben, dass ich recht hatte und fügte dann ein paar Einzelheiten hinzu, die mir noch unbekannt waren. Ja, dann erklären Sie mir bitte den wahren Sachverhalt. Zunächst muss ich Ihnen etwas mitteilen, was mir schwerfällt und Ihnen sehr schmerzlich sein wird. Zwischen Ihrer Nichte Mary und Sir George Burnwell besteht ein geheimes Einverständnis. Sie sind zusammen entflohen. Meine Mary mit Burnwell? Das ist unmöglich. Unmöglich, sagen Sie. Es ist unglücklicherweise nicht nur sehr möglich, sondern absolut sicher. Weder Sie noch Ihr Sohn erkannten den wahren Charakter dieses Menschen, als Sie ihn in Ihrem Kreis aufnahmen. George Burnwell ist einer der gefährlichsten Subjekte von ganz England. Ein ruinierter Spieler und ein verzweifelter Schurke. Ein Mann ohne Herz und Gewissen. Ihre Nichte hatte keine Ahnung, dass es solche Menschen gibt. Als er seine Liebesschwüre ihr ins Ohr flüsterte, wie er schon 100-mal bei anderen Frauen getan hat, schmeichelte sie sich, sie allein habe sein Herz gerührt. Der Teufel mag wissen, was er ihr gesagt hat. Aber schließlich wurde sie zu seinem willenlosen Werkzeug. Das kann ich einfach nicht glauben, Mr. Holmes. Ihre Nichte traf fast jeden Abend mit Burnwell zusammen. Vorgestern nun, als sie glaubten, Mary sei zu Bett gegangen, unterhielt sie sich mit ihm durch das Fenster, das zum Weg in den Stall führt. Burnwell stand dort so lange, dass seine Schuhe tiefe Spuren im Schnee hinterließen. Sie erzählte ihm von dem Diadem. Ich bin überzeugt, Mr. Holder, sie hing sehr an Ihnen. Aber bei manchen Frauen überwältigt die Liebe einfach alle anderen Gefühle. Das ist ja unglaublich. Mary hatte kaum Zeit, seine Instruktionen zu empfangen, als sie ihre Schritte hörte. Sie schloss das Fenster und erzählte ihnen von dem Mädchen, das zu ihrem Freund mit dem Holzbein ausgerückt war, was auch durchaus der Wahrheit entsprach. Was sagen Sie dazu, Dr. Watson? Bitte hören Sie noch weiter zu, was Holmes zu berichten hat, Mr. Holder. Danke, Watson. Bitte, bitte. Arthur, Ihr Sohn, schlief schlecht nach seiner Unterredung mit Ihnen. Mitten in der Nacht hörte er Geräusche, spähte aus seiner Tür hinaus und traute seinen Augen kaum, als er seine Cousine verstohlen mit dem Diadem in der Hand aus ihrem Schlafzimmer huschen sah. Sie ging direkt die Treppe hinunter und zum Fenster. Entsetzt sah Arthur, wie sie den Schmuck jemandem aushändigte, der draußen wartete. Dann eilte sie schnell in ihr Zimmer zurück. Das ist unfasslich. Erst jetzt wurde es Arthur klar, was da vor sich ging. Barfuß lief er hinunter, öffnete das Fenster, sprang in den Schnee hinaus und rannte den Weg entlang. Er holte die dunkle Gestalt ein und stellte fest, dass es Burnwell war. Sie rangen miteinander, beide zerrten an dem Diadem, plötzlich gab es einen Knacks und ihr Sohn hielt das Diadem in seiner Hand. Er eilte ins Haus zurück und hinauf in ihr Schlafzimmer und versuchte gerade, das Diadem wieder zurechtzubiegen, als sie in der Tür erschienen. Warum hat er denn gar nichts erklärt? Er war verbittert über ihre Schimpfworte, gerade in dem Moment, als er glaubte, ihren wärmsten Dank zu verdienen. Der arme Junge. Außerdem liebte er Mary, vielleicht mehr, als sie ahnen. Er konnte den wahren Sachverhalt nicht enthüllen, ohne sie zu verraten. Instinktiv entschloss er sich, ihr Geheimnis nicht preiszugeben. Deshalb hat sie also aufgeschrien, als sie das Diadem erblickte. Ich war ja mit Blindheit geschlagen. Aber wie konnten Sie das alles wissen, Mr. Holmes, bevor mein Sohn es Ihnen gestand? Als ich in Ihrem Hause ankam, wusste ich, dass seit der Nacht kein Schnee mehr gefallen war und dass daher der starke Frost alle Spuren bestimmt erhalten hatte. In der Nähe der Küchentür hatte eine Frau sich mit einem Mann unterhalten. Ein runder Abdruck wies auf einen Mann mit Holzbein hin. Die beiden müssen gestört worden sein. Die Fußspitzen der Frau waren nämlich tiefer im Schnee eingegraben als die der Absätze und sie war also rasch zur Tür zurückgegangen. Auf dem Weg zu den Stallungen tat sich vor meinen Augen eine lange und komplizierte Geschichte auf. Ein Mann in Stiefeln war dort hin und zurückgegangen. Und zu meiner Freude nahm ich zwei weitere barfüßige Spuren wahr, offensichtlich die ihres Sohnes. Der erste Mann war beide Male normal gegangen. Der zweite hingegen war eilig gelaufen. An manchen Stellen sah man seine Spuren auf dem Eindruck der Stiefel. Er war also offenbar nachher gekommen. Ich folgte den Spuren und entdeckte, dass sie am Fenster der Diele endeten. Tja, nach allem, was sie mir erzählt hatten, konnte ich mir nun allmählich eine Meinung bilden über das, was sich abgespielt hatte. Aber woher wussten Sie, Mr. Holmes, wer dieser Mann war und wer ihm das Diadem gebracht hatte? Sobald man das Unmögliche ausscheidet, bleibt die Wahrheit zurück. Wenn sie einem auch noch so unwahrscheinlich vorkommt, das ist ein alter Grundsatz von mir. Dass Sie das Diadem nicht heruntergebracht hatten, wusste ich. Es blieben also nur Ihre Nichte und Lucy das Dienstmädchen. Aber falls es sich um Lucy handelte, warum hätte Ihr Sohn dann geschwiegen? Auf der anderen Seite gab es einen guten Grund für ihn, das Geheimnis seiner Cousine zu wahren. Schon wegen der Schande, die auf ihren Namen fallen würde. Als mir nun einfiel, dass Sie Mary am Fenster angetroffen hatten und dass sie später beim Anblick des Diadems aufschrie, wurde meine Vermutung zur Gewissheit. Und Ihr Verbündeter? Ja, offenkundig ein Geliebter. Wer sonst konnte Marys Liebe und Dankbarkeit Ihnen gegenüber aufwiegen? Ich wusste ja, dass der Kreis Ihrer Bekannten begrenzt war, aber unter Ihnen befand sich George Burnwell. Seinen Ruf, was Frauen anbelangt, kannte ich. Und wenn er auch wusste, dass Arthur ihn entlarvt hatte, durfte er sich immer noch sehr sicher fühlen. Der Junge konnte kein Wort gegen ihn vorbringen, ohne seine eigene Familie bloßzustellen. Was haben Sie also unternommen? Ja, das wird Watson bestimmt auch interessieren. Ja, allerdings interessiere ich mich dafür. Als Landstreicher verkleidet begab ich mich zu Burnwells Haus. Ach so, es gelang mir, mit seinem Diener Bekanntschaft zu machen. Und so erfuhr ich, dass sein Herr sich in der vergangenen Nacht am Kopf verletzt hatte. Schließlich erlangte ich für den Preis von 6 Schillingen Gewissheit. Ich kaufte nämlich ein paar seiner ausgetragenen Schuhe. Das ist ja nicht zu fassen. Mit diesen kehrte ich zu ihrem Haus zurück und überzeugte mich, dass sie genau in die Spuren passte. Ich habe allerdings gestern Abend einen zerlumpten Vagabunden vor meinem Haus herumstreichen sehen. Ja, das war ich. Danach ging ich nach Hause und zog mich um. Der nächste Schritt, der war heikel. Um einen Skandal zu vermeiden, war eine gerichtliche Verfolgung unmöglich und ein so gerissener Schuft wie Burnwell würde uns bestimmt sofort durchschauen, dass uns in dieser Hinsicht die Hände gebunden sind. Ich ging ihn also besuchen. Jetzt wird's aber spannend. Zuerst leugnete er alles. Als ich ihm jedoch alle Einzelheiten vorhielt, versuchte er mir zu drohen und nahm einen Totschläger von der Wand. Noch ehe er zuschlagen konnte, hielt ich ihm die Pistole vor die Nase. Das brachte ihm Vernunft bei. Immer noch ein probates Mittel. Ich sagte ihm, dass wir ihm einen guten Preis für die Steine zahlen würden. 1.000 Pfund pro Stück. Sie finden das doch hoffentlich nicht so teuer, Mr. Holder. 10.000 würde ich zahlen. Das wäre unnötig. 3.000 bereinigen die Sache. Oh, da fällt mir noch ein, dass Sie etwas von 1.000 Pfund Belohnung erwähnt. Ja, allerdings. Sagen wir also 4.000. Haben Sie Ihr Scheckbuch bei sich? Natürlich. Watson, die Feder bitte. Ja, gleich. Burnwell hat dir also die Steine gegeben? Oh nein, er hatte sich unglücklicherweise schon von Ihnen getrennt zu einem viel niedrigeren Preis. Das verstehe ich nicht. Wo sind Sie dann? Ich brachte Burnwell ohne Schwierigkeiten dazu, mir die Adresse des Hehlers zu geben, der sie ihm abgenommen hatte. Dort bekam ich die Steine nach einigem Hin und Her doch noch für 1.000 Pfund pro Stück. So, und nun will ich Ihnen die Steine geben. Hier ist das fehlende Stück Ihres Beryl-Diadems, Mr. Holder. Ich danke Ihnen, Mr. Holmes. Ich bin gerettet. Mr. Holmes, Ihre Fähigkeiten übertreffen alles, was ich von Ihnen gehört habe. Sie haben uns alle vor einem großen öffentlichen Skandal bewahrt. Und was mich persönlich betrifft, so weiß ich wirklich nicht, wie ich Ihnen danken soll. Na, kein Wort mehr, Mr. Holder. Sei so gut, mein lieber Watson. Mr. Holder wartet auf die Feder für die Unterschrift der Schecks. Hier, bitte, Mr. Holder, ist die Feder. Ja. Und hier die Tinte. Ja. 4.000 Pfund, Alex Holder. Danke. Bitte. Nun ist es also doch noch zu einem guten Abschluss ich gekommen. Ich gratuliere, nun haben Sie ja wieder alles beieinander. Ich danke Ihnen nochmals, meine Herren, für Ihre ausgezeichnete Arbeit. Ich danke Ihnen nochmal, meine Herren, für Ihre ausgezeichnete Arbeit. Na, wenn das mal keine schönen Schlussworte sind. Ich werde auf jeden Fall auch mal ein Hörspiel so aufhören lassen. Ich persönlich danke den Damen, Renate Gies und Christa Heber, für ihre ausgezeichnete Arbeit, denn sie machen rechtlich überhaupt erst möglich, dass wir dieses Hörspiel im Krimi-Podcast bringen können und viele andere auch.